Guten Abend, Dr. Meinrad. Ja, guten Abend. Ich bin leider etwas übermüdet heute, nicht weil ich interessiere mich jetzt seit längerer Zeit für Roulette. Und das Thema betreffend Rot und Schwarz? Das ist ja hauptsächlich nachts eine Tätigkeit, die ich nachts ausüben muss. Und bin deswegen also schrecklich übermüdet, muss auch jetzt gleich wieder weg, weil ich möchte hier nur ganz kurz ein paar theoretische Ausführungen zum Problem Rot und Schwarz machen. Das ist ja, ich beschäftige mich erstmal, ich meine erstmal, ich habe es ja jetzt hier mit Laien zu tun. Und jetzt wollte ich, ich denke schon, ihr meint doch sicher auch, dass wenn 10-mal rot gekommen ist, dass dann endlich mal schwarz kommen ja, müsste. Klar. Meint ja auch, habe ich mir gedacht, das denkt ja jeder. Aber das ist natürlich ein Riesenfehler, weil das muss man ja gleich mal, das ist eine nur scheinbar naheliegende Überlegung, aber trotzdem falsch. Aha. Ja, selbstverständlich ist es beim Roulette viel wahrscheinlich, dass nur 3-mal hintereinander rot kommt als 5-mal hintereinander. Warum? Ja, das ist genau gesagt, es ist 4-mal so wahrscheinlich. Ja doch. Das verstehe ich. Wenn man nämlich von der Zahl 0 absieht, die nicht zu den einfachen Chancen zählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 2 Spielen hintereinander rot kommt, ist dann gleich 1/2 mal 1/2. Was ist das? Mathematik, würde ich sagen. Das ist ein Viertel. 1/2 mal 1/2 ist ein Viertel. Oder 2 hoch -2. Ja, das ist doch 3-mal hintereinander. Rot ist 1/8. Oder 2 hoch. Was will er uns damit sagen? 2 hoch -3. 5-mal hintereinander rot schließlich ist 1/32. Oder? Ja, jetzt habt ihr wieder nicht aufgepasst. 2 hoch -5. Der Witz ist nur, dass die gleichen Wahrscheinlichkeiten für jede beliebige Farbfolge gelten und grundsätzlich nur von der Anzahl der Spiele abhängen. Zum Beispiel ist es so, dass bei 3 Spielen die Farbfolge schwarz-rot-schwarz genauso wahrscheinlich ist wie die Farbfolge rot-rot-rot. Oder rot-schwarz-schwarz. Oder? Ist das eine Frage? Passt es einfach nicht auf. Oder jede andere der möglichen 8 Farbfolgen, von denen jede genau wie viel 1/8 Wahrscheinlichkeit hat. Bei insgesamt 5 Spielen beträgt die Wahrscheinlichkeit für jede der insgesamt 32 möglichen Farbfolgen genau, jetzt sagt es mal ihr, 1/32 ist gleich 2 hoch -5. Und bei 7 Spielen für jede der insgesamt 128 Farbfolgen. Ja, aber wann kommt schwarz? Jetzt geht jetzt um die Farbfolgen. Ach so. Und die bleiben sich eben gleich. Zum Beispiel bei 128 Farbfolgen ist es dann für jede Farbfolge, was ist da die größte Chance? 128 ist gleich 2 ja, hoch. Herr Meinrad, Sie betreiben das jetzt wieder so theoretisch. Ich weiß nicht, wollen Sie noch ins Spielcasino? Wir möchten eines hier festhalten. Unser Jingle war von Anfang an in französischer Sprache. Den Titel unserer Sendung haben wir vor 3 Jahren gewählt. Wir beziehen uns dabei auf unsere Haarfarben und auf einen Roman von Stendhal. Alles klar oder Rien ne va plus. Heute jedenfalls wieder und immer noch Rouge et Noir. Genau. Hört unser Lied. Wenn du bleich bist und ehrgeizig, wirst du ohne zu zögern sterben. Du wirst ohne Hoffnung sterben und du bezahlst für alles. Rot und Schwarz. Unsere Umfragen auf der Straße zum Thema Geld haben Folgendes ergeben. Hast du meine Mark für mich? Hast du was, bist du was? Geld stinkt nicht. Wer hat, der hat. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Auf Heller und Pfennig. Morgenstund hat Gold im Mund. Geld regiert die Welt. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Geld verdirbt den Charakter. Der hat doch eine erotische Beziehung zum Geld. Du falscher 50er. Lieber reich und berühmt als arm und krank. César Vallejo, Schwarzer Stein auf weißem Stein. Ich werde sterben bei einem Wolkenbruch in Paris. Ich weiß heute schon wann und an welchem Tag. Ich werde sterben in Paris, warum auch nicht? Vermutlich an einem Donnerstag, wie heute, im Herbst. Donnerstag wird es sein, denn heute, donnerstags, da ich dies darlege, haben mir meine Knochen so wehgetan wie mein Erlebtag noch nie. Heute habe ich mich allein gesehen, am Ende des Weges. Die Donnerstage sind seine Zeugen und seine Schulterknochen der Regen, die Verlassenheit und die Straßen. Once I had a little game, I like to crawl back in my brain. I think you know the game I mean. I mean the game called Go Insane. Now you should try this little game. Just close your eyes, forget your name, forget the world, forget the people, and we'll erect a different steeple. This little game is fun to do. Just close your eyes, no way to lose. And I'm right here, I'm going to release control. We're breaking through. Ah, Full House. Marianne, du mogelst jetzt wieder. Ich kann das nicht mehr ab. Ach was, du ärgerst dich doch nur, weil ich gewinne. Du kannst einfach nicht verlieren, das ist alles. Wer mogelt, hat verloren. Quatsch, wer wagt, gewinnt. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr, mit dir zu spielen. Wieso? Das macht doch Spaß. Also ich finde, man muss ein Spiel ernst nehmen. Was heißt denn ernst nehmen? Regeln sind dazu da, dass man sie bricht. Spaß und Spiele, Killing Joke. Ja, der Name passt. Thank you. Nun ja, sagte er, tief atemholend. Freilich gäbe es so etwas wie eine Naturgeschichte des Schmutzes. Sie folge ja sehr einfach aus der Geschichte der gesellschaftlichen Ordnungen. Er wolle sich da kurz fassen, fühle sich nicht recht zuständig, müsse dabei ansprechen gegen eine sehr ausgeprägte Abneigung vor Abrissen und Überblicken jeder Art. So viel aber sei klar, dass urtümliche Gesellschaften vor allem die elementaren Antriebe zu regeln hätten. Hunger, Liebe, Mord und dergleichen. Und was dann solche Regeln am Rande verletze, gelte als Schmutz. Zwischen innerer und äußerer Beschmutzung lasse sich auf dieser Stufe offenbar noch nicht unterscheiden. Die Personengrenze sei noch zu verschwommen. Genuss, Kontakt und bloße Nähe des Unreinen gelten gleich viel. Erst in späteren Systemen erscheine dann die Trennung. Die Hautgrenze werde wichtiger, aber nur gewisse Arten ihrer Verletzung würden für gefährlich gehalten. Und auch sie nur wegen ihrer schädlichen Einwirkung auf das Innere. Immer ausschließlicher achte man nun auf die Beschmutzung der Seele, bis man sich schließlich auf Aussätzige lege, um innerlich rein zu werden. Diese Schicht befinde sich seit dem Beginn der Neuzeit in wilder und in abscheulicher Auflösung. Die Passagen, die wir gelesen haben, sind aus dem Buch Christian Enzensberger, Größerer Versuch über den Schmutz. Hallo Rouge et Noir, hier ist Manfred Schönebeck von Jugendradio DT64. Ich wollte euch bloß sagen, wir unterstützen euch. Wir finden auch, dass es lokales Radio geben muss, wie Radio 100 und natürlich auch überregionales wie uns. Die Schwierigkeiten, die wir im Moment haben, glaube ich, sind gemeinsame. Es gibt irgendwelche Leute, die finden, dass Radio Unterhaltung bloß sein sollte und nicht zum Denken anregen. Dagegen sind wir. Wir haben schon einen Trick gehabt. Bei uns sollten jetzt 64 Leute entlassen werden, weil die Bundesbank bestimmt ja nun, wie viel Geld sie haben. Wir haben gesagt, wir entlassen keinen. Wir gucken erstmal, wo wir sonst noch sparen können und sind auf Geldtöpfe gestoßen, die noch anzuzapfen sind. Das wird bei euch schwieriger sein. Fakt ist, wir haben Hörer, ihr habt Hörer. Es wäre absolut undemokratisch, uns irgendwie zu erden. Man muss sich einfach überlegen, wie können die Hörer, die uns hören, uns weiterhören. Und unser Vorschlag ist dazu, wir bilden Hörerclubs. Vielleicht sogar einen mit euch gemeinsam, wäre ja nicht verkehrt, wo Hörer sich wirklich artikulieren können. Bürgerradio muss bleiben. Radio von unten, weil nur Werbung und nur Dudel-Dudel-Du, wie es ja auch andere Sender in Berlin gibt, das wäre, glaube ich, nicht das, was uns demnächst dazu befähigt, weiterzudenken und vielleicht auch was zu machen in dieser Stadt und in diesem neu entstehenden gemeinsamen Land, was uns als Bürgern gefällt und nicht bloß denen da oben. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Macht's gut. Tschüss. Eine Selbstdarstellung von Radio Alice, die als erster unabhängiger linksradikaler Sender in Bologna von 1976 bis 1977 sendeten. Sendung vom 12. März 1977, 23.15 Uhr. Mach die Tür auf! Habt ihr den Strafbefehl? Ja! Ich will ihn sehen! Aufmachen! Wir wollen den Strafbefehl sehen! Alice, ich lege auf, unten ist die Polizei an der Tür. Hallo, Alice? Ja, die Polizei ist da. Sieh zu, ob du jemanden vom Verteidigerkollektiv findest. Sofort hierher damit. Wenn wir den Strafbefehl nicht sehen, öffnen wir nicht. Wir scheißen drauf. Achtung an alle Genossen, die uns hören. Setzt euch in Verbindung mit den Rechtsanwälten des politischen Verteidigungskomitees. Daniela, wenn du am Telefon bist, das heißt, wenn du am Radio bist, bleib ruhig. Hallo? Hör zu, die Polizei versucht in diesem Moment die Tür einzuschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr die Schläge durchs Radio hört. Hallo? Ja, und wer bist du? Ja, die Polizei ist hier draußen und versucht, die Tür einzurennen. Sie halten die Waffen auf uns und ich weigere mich zu öffnen, solange sie nicht die Pistolen wegstecken und mir den Strafbefehl zeigen. Und da sie ihre Ballerwände nicht weglegen wollen, habe ich ihnen gesagt, dass wir nicht öffnen, bis unser Anwalt kommt. Kannst du bitte schnell kommen? Ich bitte dich, schnell. Sie haben Waffen und kugelsichere Westen und sowas. Via del Pratello 41, wir warten auf dich. Tschüss. Maria, bleib geduckt, wenn die anfangen loszuballern. Die Anwälte kommen. Einen Augenblick. Die Anwälte kommen. Alice? Ja, hör mal, wir haben die Polizei vor der Tür. Lass bitte das Telefon in Ruhe. Nachher, wenn Aufmachen. Die Anwälte da sind. Achtung! Achtung, hier ist immer noch Radio Alice. Wir haben die Polizei vor der Tür. Verdammte Scheiße, diese Hühnerficker. Mit kugelsicheren Westen und Maschinenpistolen in der Hand und lauter so ein Zeugs. Unsere Anwälte warten. Wir weigern uns, die Polizei reinzulassen, bis unsere Anwälte da sind. Weil sie Waffen auf uns richten und sowas alles. Das sind Sachen, die können wir einfach nicht akzeptieren. Ich bitte die Genossen von Radio Chitter, wenn sie sich in unser Programm eingeblendet haben, ich glaube ja, dass sie uns bitte Bescheid sagen über Radio. Ich höre. Wir bitten alle Genossen, die überhaupt Anwälte kennen, die anzurufen und ihnen Bescheid zu sagen, dass wir von der Polizei umzingelt sind hier. So wie in, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Scheiße, der fällt mir wirklich nicht ein, aber... Dieser Film aus Deutschland, der Fall Katharina Blum. Ja, das war's, die gleichen Helme, genau die gleichen vorgehaltenen Ballermänner und sowas, alles wirklich absurd, unglaublich. Sieh mal, wir warten. Hast du die Nummer? Das ist wirklich wie im Film. Ich schwöre, wenn sie nicht auf die Tür hauen würden, ich würde denken, ich bin im Kino. Ich habe die Nummer nicht hier. Hör zu, hat niemand die Nummer von Radio Chita? Wir warten noch auf die Ankunft der Genossen. Wir sind hier zu viert in der Sendestation. Was? Wir sind zu viert hier. Wir haben gerade die Gegeninformation gemacht. Und wir warten hier, um zu sehen, was die Polizei macht. Hallo? Ja, im Moment scheinen Sie ruhig zu sein. Sie machen nicht so viel Trouble. Sie haben sich beruhigt. Sie schlagen nicht mehr gegen die Tür. Man merkt, Sie halten die Tür für stabil. Gib mir eine Platte, dann legen wir ein bisschen Musik auf. Scheiße nochmal. Alice? Das Telefon geht hier ständig, wirklich ständig. Ja, hier ist Beethoven. Wenn euch das nicht passt, ja, dann wichst euch ein. Nein. Nein, nein, Calimero ist weggegangen. Verdammt nochmal, hier ist die Scheiße am Kochen. Nein, hört zu, wir haben die Polizei hier, die versucht reinzukommen und wir warten auf die Anwälte. Ich weiß nicht mal, ob ich heute Nacht schlafen gehe. Jetzt geh schon, sag ihm einfach, dass wir auf die Anwälte warten. Die Polizei hat wieder angefangen, an die Tür zu schlagen. Sie schreien ständig, dass wir öffnen sollen. Mensch, pass auf, duck dich! Aufmachen! Die Anwälte öffnen. Kommen gleich, wartet 5 Minuten, sie sind auf dem Weg. Hört auf! Mensch, aufhören! Verschwindet! Der einzige Kommentar ist, es ist alles für den Arsch. Sie sind reingekommen, Sie sind reingekommen, Sie sind reingekommen. Sie sind reingekommen, wir haben die Hände erhoben. Sie reißen sie sind es ab, drin. Sie reißen wir haben die Hände oben. Hallo, los hier jetzt, raus. Wir haben die Hände oben, Sie hören reißen sie, das ist ein Order, den Strafbefehl. Am 12.03.1977 wird in Bologna der Student Francesco Lorusso, organisiert bei Lotta Continua, von einem Carabiniere ermordet. Die ganze Stadt wird von Polizeieinheiten besetzt. Radio Alice wird geschlossen. Vorwurf, Unterstützung krimineller Handlungen durch die Sendungen. Gesetzesgrundlage, ähnlich wie bei uns, die Paragraphen 88a, 126, 129, 130a, 140. Ich habe jetzt den Uli Kuhl getroffen, den Südsee-Korrespondenten. Der Taz, der hat mir also auf Papete, hat der mir dann die Lage des Radios 100 geschildert und ich habe sofort die nächste Maschine genommen, weil so kann ich das, ich muss hier eingreifen. Ich habe schon gemerkt, also die ganze Zeit, wie ich hier anscheinend in meiner Abwesenheit so lange war, das doch gar nicht in einem halben Jahr, dass ein Radio in einem halben Jahr so runtergewirtschaftet werden kann, das ist mir unbegreiflich. Jetzt gebt mir mal bitte eine Erklärung dafür ab. Ich meine, euer Niveau war nie das höchste, das ist schon wahr, aber dass ihr, ich müsst doch mal 6 Monate überbrücken können. Ja, ich habe jetzt schon wieder ein Rückflugticket für übermorgen, aber ich muss sagen, in die 2 Tagen, da halte ich den Radio jetzt besetzt, beziehungsweise wenn ihr mir die Adresse von dem, wie heißt der jetzt wieder, Timmy oder so gebt, ja, dann gehe ich da mal hin und rück ihm auf die Bude und sonst quartiere ich mich hier jetzt ein und garantiere einfach 24 Stunden optimales Programm. Gut. Ja, also das kann doch nicht so schwer sein, mal ein gescheites Radioprogramm zu machen oder hört euch überhaupt niemand mehr. Naja, wenn ihr meine Briefe nicht bekommen habt, wundert es mich nicht, dass euch niemand mehr hört. Also jetzt ergibt mal, jetzt sagt mir doch bitte mal, weil sagt mir mal, bitte gibt mal eine Erklärung ab, das muss doch seine guten Gründe haben, dass das alles jetzt so schief gelaufen ist. Ja, gute Gründe, schlechte Gründe vielleicht, aber doch keine guten Gründe, Dr. Meinrad. Also ich finde, da muss man einfach mal auf den Tisch, mir kocht das bayerische Blut, wie ich das gehört habe, ich war zum Schmied vom Kochel. 2 Tage, wo ich da bin, da haue ich alles zusammen hier, wenn es nicht anders wird. Das kann nicht so weitergehen hier, ja. Also ich habe ja schon gehört, es sind einige dafür, den Radio zu besetzen. Also ich erkläre jetzt...